Obwohl wir Welt noch klein gehen, hab ich im Radio gehört, bin gleich von der Autobahn nach 30 Jahren zurückgekehrt. Zurück in dies verdammte Kaff, aus dem ich floh. Ich sage dir, bloß weg aus diesem Mief, aus brauner Kacke, Russ und Bier. Los raus aus dieser Enge, wo die Stimme nur noch krächzen kann beim Schlagen, Schmatzen, Seufzen, Schreien von unten oben neben an. Im Westen stand der Horizont vom Gaskessel bis zum Schacht 2. Dahinter fing die Träume an und wer dahin kam, der kam frei. Vom Weitem denkst du, ist der Ort genau wie damals unrasiert. Dann siehst du, so wie alles ist er runderneuert und saniert. Die Spuren sind verfischt wie überall in unserem deutschen Land. Der bunt beflaggte Supermarkt, da wo das Außenlager stand. Ein Abenteuerspielplatz gibt's am Bahnhof, kein Zug mehr fährt. Die Unterstadt zur Oberstadt ist durch die Schnellstraße versperrt. Die Kids stehen vor McDonald's und sie warten, dass etwas passiert. Zu Schmuddelkinderliedern von der Heavy Rock Band abkassiert. Früher unser Bolzplatz lag, die Hochgarage aus Beton. Dahinter war doch, warte mal, war da nicht Schmantows Waschsalon? Stand da nicht der Holunderstrauch am Schuppen bei der Schreinerei? Da hab ich es mir selbst gemacht, an Anna dachte ich dabei. Und später lag da an sich mit, die Beine weg, den Kopf verrenkt, die Bombensplitter sammeln und hat mir seine Mutter dann geschenkt. Und unter dem Holunderstrauch die 22 Chesterfield, Passagen Pop aus Tennessee, an Annas Brust und Meer gespielt. Mach den alten Stadtrundgang, warte, dass mich einer grüßt. Warum nicht Fiemann Ronsdorf da und nicht die scharfe Sukkatrice? Warum drehen die an Stratmanns Eck auf unserem Pfiff sich nicht zu mir? Warum sagt Fenech Bohrmann nicht nach Frenzken bisse wie dein Bier? Und erst am Tresen unserer Kneipe, die heißt jetzt Old German Inn, als Eugen fragt, hab ich nicht doch der Sohn vom Chef August Hühn. Da merke ich, ich habe da die falsche Nummer angewählt und hab die 30 Jahre nicht und mein Gesicht nicht mitgezählt. Adieu, du renoviertes Kaff, da wo man herzlich lacht, weil man die ausgeschlagenen Zähne jetzt sofort in Gold ersetzen kann. Ich hänge trotzdem noch an dir, mit unerinner Schumetit, da träum ich dich zurecht in mir, da läuft mit langs den Rück, so ich. Da lieg ich unter Molderstrauch mit Anna und ich streichle sie, sie streichelt mich und liebt mich mehr als Sarge Bob aus Tennessee. Ich heb den Horizont vom Schacht zum Gaskessel so mit der Hand. Dann träum ich bin sogar im Vater- oder Mutterland.